Transparenz für die Ohren. Vorstandssitzung am 27.10.2016. Willkommen. Ich bin immer noch. Gut, der Sitzungsbeginn genau 20.35 Uhr. Ihr zeichnet hier auf, der Masch zeichnet auf, die Waage zeichnet auf, wundervoll. Protokoll wird von der ISAN geführt. Und dann kommen wir mal erstmal zum Organisatorischen und dann haben wir das letzte. Quatsch, wir sehen gerade, also wir sind auf jeden Fall beschlussfähig, so. Anwesend sind der Masch, der Dennis, der Ralf, der Stahlrabe und der Bernd. Abwesend ist Wastel und Jojo. Damit sind wir beschlussfähig. Kommen wir zum Protokoll der vergangenen Sitzung vom 13.10.2016. Ist jemand dagegen, dass, beziehungsweise enthält sich jemand bei der Annahme des Protokolls? Nicht? Ist jemand dagegen? Auch nicht, damit ist das Protokoll einstimmig angenommen. Ich geh mal eben dazwischen, Bernd, du trägst gerade an der falschen Zeile ein. Was? Wieso? Du trägst dein Tätigkeitsbericht in der Anwesenheit an. Ja, ja, okay, alles klar. Ja, ich sehe es gerade. Okay. Kann man das copy-pasten oder was? Nee, ne, oder? Doch, natürlich. Steuerung X, Steuerung C. Aber lass dem Ralf sein Sternchen. So, wie dem auch sei. Also damit wir jetzt das, irgendwann wird das auch mit dieser Technik geklärt, wie das funktioniert, kommen wir damit zum nächsten Bericht des Landesvorstandes. Wastel wäre der Erste, der ist jetzt nicht da, dann bin ich der Zweite, ich bin da. Ich trage es gleich ein auch noch. Ich war... Was? Achso. Ja, Stammtisch habe ich besucht. Ich habe für eine... ich habe auch eingeladen für Aufstellungsversammlungen. Infostand habe ich tatsächlich auch eingemacht. In der Vorstandssprechstunde war ich da. Ich war heute jetzt das aktuellste Ereignis auf einer Podiumsdiskussion zum Thema Pflege und Pflegeausbildung und wie man das verbessern kann. Davon habe ich erst leider gestern Abend erfahren. Dementsprechend gut war ich auch vorbereitet. Es ging. Dann ja, etwas Wiki-Einträge gemacht und so weiter. Ich habe jetzt gerade gar nicht ad hoc alles da. Ich trage es gleich ein. Dann kommen wir mal. Die Fragen machen wir zum Schluss, wenn wir hier alles geklärt haben. Und dann kommen wir mal zum Masch. Ja, danke, Dennis. Ich war bei der Fraktionssitzung. Ich habe Stammtisch 2 besucht. Ich habe die Folge jetzt mal ein bisschen mitgemacht. Ich habe Wahlkampf-Orga-Fu betrieben, habe Orga-Waldprüfstein-Team weitergetrieben, habe an einem Infostand G9 für NRW teilgenommen, dort Unterstützerunterschriften gesammelt. Das war eine fantastische Erfahrung. Dieses Thema ist ein super Thema. Wir haben unheimlich viel am Stand gehabt, wir haben ganz viel informiert und vor allen Dingen auch reichlich Unterstützerunterschriften sammeln können. Genauso habe ich Unterschriften gesammelt für die Initiative Stopp CETA TTIP. Da ist der Zuspruch nicht ganz so toll gewesen, aber auch da sind Unterstützerunterschriften zusammengekommen. Wikipflege habe ich betrieben, die letzte Vorstandssprechstunde habe ich gemacht, ein bisschen in der AGÖA mitgeholfen, Blogpost und so. Habe eine Fraktionssitzung der Grünen im Kreis Wesel besucht, viele Tickets geschubst, viele Telefonate geführt, E-Mails und Gespräche. Ich habe sicherlich wieder irgendwas vergessen. Okay, dann kommen wir zum Bernd. Roni, vielen Dank. Also, das war etwas überschaubar, was ich diese Woche getrieben habe oder die vergangenen 2 Wochen, zumindest das an, was ich mich erinnern konnte. Die LAFO-Sprechstunde, denn in Ötal zumindest mal in der vergangenen Woche, weil ich war anderweitig okkupiert. Die Kassenprüfung wird weiter vorbereitet. Die wird laufen in der übernächsten Wochenende in der LGS in Düsseldorf. Diverse Tickets, ansonsten mit renitenten Landesvorständen und renitenten Kreisvorständen mich rumgeärgert und rumgestritten. Das war's. Vielen Dank. Okay. Renitente Kreisvorstände, ich glaube, das ist alles zum Ende des Rechenschaftsberichts geht, ne? Ralf. Jo, ein paar Tickets, diesmal nicht ganz so viel. Mitgliederlisten für KMV und AV, Mitgliederdatenpflege, eigentlich das Übliche. Ein paar Einladungen habe ich da auch weggeschickt, reichlich Telefonate geführt diesmal. Einen Stammtisch hatten wir noch und eine Vorstandssprechstunde. Und der Stahlrabe zum Schluss. Ja, irgendwie mache ich dann doch immer weniger jetzt gerade mal. Die Sprechstunde habe ich auch besucht, ein paar Tickets habe ich gemacht, natürlich ein paar Mails geschrieben. Und weil ich das gerade hier in den Kontoumsätzen sehe, ich habe diese Geschichte mit Connecting Bytes, mit unserem Serverausfall zu einem Abschluss gebracht. Das ist für uns nicht besonders lukrativ gewesen, aber immerhin haben wir eine Anerkennung, eine Rückzahlung in Höhe von 200 Euro netto von denen bekommen, weil wir mit diesem Umzug so viel Aufwand hatten. Ja, ist nicht toll, aber naja, immerhin. Das war's schon. Genau, also vielleicht da nochmal zu, du beziehst dich jetzt nicht gerade auf den letzten Serverausfall, sondern auf den Anfang August. Genau, der letzte Serverausfall war ja eine Hardware-Störung. Da konnte, also zumindest nach meinem Dafürhalten aktuell, Connecting war jetzt nichts für. Der Serverausfall davor war umzugsbedingt. Und da ist, sag ich mal, auf beiden Seiten war es ein bisschen kommunikativ, ein bisschen schlecht. Und ja, da haben wir also vom Provider dann eine kleine Kompensation für bekommen. Okay. Der Jojo ist nicht da. Gibt es Fragen? So kommt in den Sprechenraum. Jetzt scroll ich runter zu den Terminen. Ich sehe niemanden im Sprechenraum. Dann fahren wir fort mit den Terminen. Dort dürft ihr natürlich auch eure eigenen Termine gleich nennen. Das Car-Office ist hier verlinkt. Also wenn ihr ins Wiki schaut, findet ihr, beziehungsweise nicht... Wenn ihr ins Wiki schaut, könnt ihr den aktuellen Link klicken und der ist nämlich piratenfraktion.de. Dort sieht man oder ist aufgeführt, wo das Car-Office in den nächsten Tagen sein wird oder auch in den nächsten Wochen. Am 29.10., also jetzt in 2 Tagen, ist der Westfalentag LWL in Hattingen. LWL Industriemuseum Heinrichshütte Hattingen, Werkstraße 31, 33. Dann wird hier gerade noch das KVT eingefügt. Das ist im Unperfekthaus in Essen und findet am 11.12.2016 statt, soweit ich weiß, um 10 Uhr. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Dazu wird es auch noch weitere Informationen geben. Hier. 29.10. jetzt am Samstag ist große Wahlparty für oder Balkengucken für die Piraten Island. Wenn das da alles nicht so ganz verkehrt läuft, dann stellen die Piraten in Island mit die Regierung. Und ist, kann man sich auch ein bisschen freuen. Ne? Wir sind ja die Piratenbewegung weltweit. Man kann sich auch ein bisschen für die Kollegen in Island freuen. Am 19. und 20.11. findet eine Landesparteitag in Dortmund statt. Die Antragsfrist für die Programmanträge oder für programmatische Anträge ist dort am letzten Tag abgelaufen. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, Satzungsänderungsanträge als auch Positionspapiere können noch bis Freitag gestellt werden. Genau, ansonsten sehe ich hier keine weiteren Termine. Es sei denn, von euch hat noch jemand was oder es fällt euch noch etwas ein. So kommt in den Sprechenraum. Gut. Heute Abend gibt es ja noch eine Veranstaltung in Duisburg zum Thema, ja, in die Richtung gehen. Ich habe jetzt nicht genau im Kopf. Jetzt natürlich keine Ankündigung mehr wert, weil es aktuell läuft. Aber das ist auch eine spannende Geschichte. Du bist etwas leise, aber es okay, aber verstanden hat man das. Okay. Großartig. Dann haben wir hier als Workflow, beziehungsweise nennen wir es einfach mal Wiedervorlage der letzten Sitzung ist Wahlprüfsteine, WPS-Team, Umsetzungsbeauftragte ist der Masch. Masch, möchtest du dazu etwas sagen? Ja, die Bewerbungen, der Landesvorstand hat die Beauftragung quasi beschlossen. Dinge sind im Fluss, es wird gerade technisch alles vorbereitet, so Sachen wie Mailingliste, so Sachen wie Request-Trackerzugänge und der nächste Schritt wird ein Team-Mumble sein, wo wir uns dann über die Abläufe der Dinge und so weiter unterhalten werden und das Ganze starten können, weil wir haben ja schon 3 Wahlprüfsteine vorliegen. Also Dinge sind im Fluss, wir sind innerhalb der nächsten 10 Tage arbeitsfähig. Okay, hört sich gut an. Dann Wahlkampfkoordination, da wird jetzt in den nächsten Tagen etwas folgen und also die Umsetzungsbeauftragung wird folgen. Sie wird wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich nicht von Seiten des Vorstandes gemacht werden, die hauptsächlich Koordination, sondern eben aus einer Bewerbung heraus. LAFO-Sprechstunde mit Fraktionprojekt verschoben, korrekt. Sperrklauselklage, ich glaube, da gibt es nichts Aktuelles zu berichten, also seit der letzten Sitzung nicht zu berichten. Jetzt geht es eben seinen juristischen Gang. Oder, also springt mir ins Wort. keiner springt ins Wort. Dann kommen wir mal zur Infos aus der Fraktion. Ich gucke gerade unsere Reiter hier durch. Es gibt noch keine, beziehungsweise hier ist jetzt keiner, der Infos aus der Fraktion gerade geben kann. Die, sage ich jetzt mal vielleicht noch 3-4 Worte dazu. Die sitzungsfreie Zeit waren jetzt 2 Wochen. Diese ist jetzt beendet seit Montag, genau. Seit Montag. Das nächste Plenum, ich habe jetzt die Termine gerade nicht im Kopf, das nächste Plenum findet jetzt bald statt. Und ich glaube jetzt sogar am zweiten, irgendwie so in der zweiten Woche oder so weiter ist das Plenum. Und genau, es ist jetzt ein bisschen schade, dass jetzt keiner aus der Fraktion da ist, aber gut, war auch in den letzten Zeiten sehr regelmäßig da. Gut, Infos aus der Fraktion ist nicht da, dann kommen wir zu... Vako hat eine Meldung. Achso, Vako. Ja, nochmal zu der Sperrklausel-Geschichte, Sperrklausel-Frage. Es geht immer noch darum, diese Spendensammelseite einzurichten. Vielleicht sollten wir das einmal reinschreiben, dann muss ich das nicht immer sagen. Ja, dann schreiben wir es gerade mal rein. Ja, die Vako hat völlig recht. Das macht auch Sinn, das reinzuschreiben. Ich war auch immer, habe mich dadurch auch immer fehlleiten lassen. Es geht in der Tat um diese Spendengeschichte. Der Kollege, der sich bereit erklärt hat, das zu übernehmen, ist jetzt langsam dabei, nach und nach so diverse Sachen abzuarbeiten. Ich hatte jetzt in der vergangenen Woche keinen Kontakt mehr mit ihm aufgenommen, muss das aber allein für diese Spendennummer, also für diese Schausel-Geschichte dann auch nochmal machen. Das ist der Stand. Ansonsten hat sich da nichts weiter ereignet. Alle Unterlagen, alle notwendigen Tools, Vorlagen, Beispiele etc. und so weiter sind bei ihm. Und jo, ich muss mal wieder ein bisschen anpie, glaube ich. Okay. Ja, danke, da ist ein gewisser Boxberg-PC im Sprechenraum. Gibt es dazu jetzt eine konkrete oder möchtest du das gleich unter Sonstiges? Ich wollte nur ergänzen bei Infos aus der Fraktion, dass der Vizepräsident abgelehnt wurde, ist vom Verfassungsgericht. Ich weiß auch nicht, das ist heute durch die Medien gegangen. Haben wir nicht mitbekommen. Gibt's einen Link? Ich hab's im Radio gehört. Achso, okay, also muss man mal auf die Seite, ich guck mal nach. Auf jeden Fall wieder so ein Scheiß und nichts Vernünftiges im Radio, ne? Typisch halt. Okay, ja, das ist tatsächlich auch eine sehr wichtige Info. Isan, magst du das notieren? Soweit ich das jetzt weiß, also wenn du es richtig wiedergegeben hast oder wenn ich das richtig verstanden habe, ja so, dann ist unsere Klage, unsere Verfassungsklage, nee, nicht bei Sperrklausel, bei Infos aus der Fraktion. Verfassung ist, oder Verwaltung? Hm? Verfassungsklage? Nein, Verwaltungsklage, oder? Entschuldigung. Verwaltungsklage, also ist unsere Klage seitens, oder ist die Klage der, seitens der Fraktion abgewiesen worden? Ich weiß es jetzt nicht. Wir werden da jetzt gleich, also der Kai kann bestimmt gleich irgendwie einen Link liefern. Ist der Link jetzt raus an Vorstandssitzung oder wo muss ich den reinstellen? Was? Wo muss ich, wenn ich einen Baum posten will, verstehe? Nee, du schreibst ihn gleich ins Pad. Ja, das ist eine gute Idee. So machen wir das. Gute Idee. Siehste, dann bleibt er nämlich erhalten und ist fürs Wiki da. Und gut, das waren jetzt die Infos aus der Fraktion. Können wir jetzt weitermachen mit den Anträgen an den Landesvorstand? Ich höre keine Gegenrede, also machen wir jetzt... Ah, guck, da ist der wundervolle Link drin. Den kann sich jetzt auch gleich noch jeder anschauen. Anträge an den Landesvorstand. Wir haben einen sonstigen Antrag 137593. Webseitenübernahme. Piratenhagen versus Piratenhagen. Der Landesvorstand beantragt die Domain Piratenhagen und das Hosten der Domain auf dem Webserver des Landesverbandes. Okay. Genau. Ich glaube, der ist relativ unspektakulär, der Antrag. Aber wir könnten noch ein paar Randinformationen dazu geben. Ja, dann gib mal ein paar Randinformationen. Also wir hatten einen Antrag vorliegen, der sich über Domains auslief, unter anderem die Frage, wohin denn für Hagen verlinkt jetzt. Aktuell wird auf piratenhagen.org verlinkt. Das fand wohl an irgendeiner Stelle nicht Zuspruch oder Anklang. Dann wurde die Frage gestellt, ob wir denn nicht piraten-hagen.de nutzen wollten, was wir dann aber dafür noch beantragen und einrichten müssten. Da der Antrag in Summe irgendwo nicht beschlussfähig war, habe ich mir erlaubt, einen Teil des Gesamten nochmal neu zu fassen, den weiteren Antrag, nämlich eben diesen, den wir gerade hier bearbeiten, mit dem Text, wie du ihn vorgelesen hast. Dahinter steht natürlich noch in der Beschreibung die Frage, wer denn dann, wenn das gemacht wird, den Inhalt pflegt. Eine Domain zu beantragen und einzurichten, ist ja schön und gut, braucht aber auch Inhalt. Deshalb Frage, ob dann diejenigen, die jetzt Piratenhagen Org pflegen, den pflegen würden oder nicht. Dann bin ich fertig. Okay, sag mal, notfalls könnten wir Domains auch auf unsere Landesverbandsseite schalten, sodass es zumindest einen Inhalt gibt, wenn jemand drauf surft. Wir hatten aber in der Regel in der Vergangenheit eine Policy, nenne ich es jetzt einfach mal so, eine IT-Policy, welche Domain wir übernehmen. Und ich meine, Stahlrabe, korrigiere mich, du hast das eher im Kopf, dass wir die erste piratenhagen.org nicht übernehmen würden, aber piraten-hagen.de schon übernehmen würden. Piraten-hagen.de existiert noch nicht gelistet. Tatsächlich. Ach so. Deshalb dieses neue Ticket, weil das eine andere, inhaltlich andere Sachlage ist als der Rest des Tickets, aus dem ich jetzt dieses Ticket hier gezogen habe. Okay, gibt es weiterhin Klärungsbedarf? Maschke sagt es jetzt gerade, also die erste Domain ist vorhanden, die zweite Domain müsste generiert werden. Ja. Okay. Das wäre dann jetzt quasi erstmal ein Antrag auf, ja, ich sag's jetzt mal fast eine Absichtserklärung, weil normalerweise haben wir das ja immer auch mit Finanzen dann da drin. Da können wir dann den Antrag später machen. Wenn wir ihn noch mit den dahinterliegenden Kosten flankieren können, ja. Okay. Dann gehe ich jetzt hier mal durch den Vorstand. Wer enthält sich, diesen Antrag anzunehmen? Ich enthalte mich. Du enthältst dich. Es geht jetzt explizit um beide Domains. Wer ist dagegen, diesen Antrag anzunehmen? Ehrlich gesagt enthalte ich mich auch. Okay, der Stahlrabe und der Masch enthalten sich. Nochmal, es geht um beide Domains, piratenhagen.org und piratenhagen.de, richtig? Nein. Piratenhagen.org existiert. Wir haben nur irgendwie darüber gesprochen, dass es uns nicht ganz gut gefällt, auf die piratenhagen.org zu verweisen, weil üblicherweise unsere Domains sich aufbauen mit piraten-stadt bzw. kreis.de. Das ist der Hintergrund dieses Antrags. Auf piratenhagen.org könnten wir jetzt schon verweisen. Also jetzt versteht ihr. Also es geht um die letztgenannte Domain. Ich habe es auch nochmal gerade, das war mein Fehler. Also um das Generieren der Domäne piraten-hagen.de. Entschuldigung, dass wir jetzt bei der Sache zu lange sind. Also nochmal, wer enthält sich? Masch enthält sich. Daniel auch noch? Ja. Okay. Wer ist dagegen? Niemand. Und dann sind die übrig gebliebenen dann dafür. Das wären dann der Dennis, der Ralf und ja. Und der Bernd, Entschuldigung, den habe ich komplett übersehen. Wie immer. Das war keine Absicht, ich dachte jetzt, Entschuldigung, du bist mir irgendwie über Stahlrabe untergegangen. Gut, damit ist nach Adam Riese und Eva Zwerg der Antrag angenommen, wenn ich das richtig sehe. Ja, ich bedanke mich recht herzlich. Gut, der Ralf wird auch mit F geschrieben, genau. So, nächster Antrag, 233295. Wenn sehe ich das richtig, das. Na gut. Genau, Anfrage auf Nutzung eurer Pirateninfrastruktur. Antrag auf offizielle Nutzung der NRW Mumbleserver von der Gruppe DM 25. Oder ich hoffe, das wird jetzt so ausgesprochen. Genau, es wird darum gebeten, dass die Gruppe, die wahrscheinlich schon vielen bekannt ist, DM 25 oder so weiter, ich weiß jetzt nicht. Das ist ein Zusammenschluss von unterschiedlichen linken Gruppierungen, Parteien, Aktivisten und so weiter. Wurde damals, glaube ich, vom Yannis Varoufakis irgendwie in Berlin ins Leben gerufen und findet überall mittlerweile Anklang. Und dort hat man eben bei uns einen Antrag gestellt, dass unsere Mumble-Server doch bitte für diese Gruppe, wahrscheinlich den deutschen Ableger, genutzt werden dürfen. Genau, zu sagen ist hier, dass wir eben als Landesvorstand NRW bei dem Piraten-NRW-Server nicht nur das Hausrecht haben, sondern eben auch das in unserer Verantwortlichkeit liegt. Wenn dort etwas stattfindet, beziehungsweise wenn hier Schindluder getrieben wird, müssen wir dafür im Notfall eben den Kopf hinhalten. So, gibt es dazu Aussprache? Ja, insofern, als dass dieser Antrag schon längere Zeit vorliegt. Jetzt steht da 12.10.2016, der ist meiner Meinung nach schon ein bisschen älter, aber sei es drum. Ich fand es wichtig, dass wir den hier mal besprechen. Ich fände es sehr wichtig, wenn wir aus dem Zuhörerraum auch mal Leute dazu bekämen, die ihre Aussage zu der Fragestellung machen. Es geht darum, dass eine kleine Gruppe von DM25, wir sind in Deutschland, ich denke, wir dürfen DM25 sagen, eine kleinere Gruppe von etwa 10 Personen sich einmal pro Woche auf dem Server im internationalen Bereich unterhalten möchte, mit sich und mit sich selber. Ich würde das tatsächlich befürworten. Ich finde die Ziele der DM25 nicht die falschesten. Wir müssten natürlich dann denjenigen, der das beantragt hat und der dann letztlich für diesen einzurichtenden Raum in Anführungszeichen die Verantwortung delegiert bekommt, da auch nochmal die Spielregeln, ich sag mal die Hausordnung, zur Kenntnis bringen und von ihm ein Commitment erhalten, dass er die auch einhalten wird. Wortmeldung von Bernd. Ja, ganz kurze Frage mit der Bitte um eine ebenso kurze Antwort. Was sind denn die Ziele dieser Gruppe? Ein bürgernäheres Europa mit mehr bürgernahen Abstimmungen und Entscheidungen. Ganz kurz. Okay, darf ich eine Nachfrage stellen? Dafür ist, glaube ich, der Antrag da. Ja, danke, danke, Roni. Das heißt also, die sind in keine Richtung extrem. Wir müssen uns keine Gedanken machen, ob die möglicherweise von irgendwem oder was unterwandert sind. Wir müssen uns keine Gedanken machen, ob die von irgendeiner Behörde beobachtet werden oder weiß der Doll was. Also alles ganz einwandfrei. Also mir ist diesbezüglich nichts bekannt geworden zwischenzeitlich. Ich weiß, wie das eben schon gesagt wurde, dass die sehr viel Zuspruch von ja eher linken Gruppierungen, durchaus auch linken Parteien, die aber alle nicht extrem links sind oder unter Beobachtung des Verfassungsschutzes stehen, haben. Ich würde die Frage beantworten mit, wir müssen uns keine Sorgen machen. Letztlich kann ich das aber nicht garantieren. Nee, das ist schon klar, aber nicht, dass bereits jetzt schon irgendwas anhängig ist, was man vielleicht besser wissen sollte oder so. Wenn das in einem Jahr passiert oder so, klar, da steckst du nicht drin, das ist logisch, aber wir müssen uns zumindest mal zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Gedanken darüber machen. Ja, also wenn du das, was der Yannis Varoufakis, während seiner Amtszeit in Griechenland gemacht hat, für extrem hältst, dann müsstest du jetzt Nein abstimmen. Wenn das, was er getan hat, für dich unter politischer Bandbreite okay ist, dann kannst du beruhigt sein. Ja, sagen wir mal so, ich halte es nicht für extrem, ich halte es für naiv und weltfremd, aber das ist halt, sowas ist halt nicht verboten. Ich habe eine ganz andere Frage. Wenn er doch Pirat ist und jeder kann auf dem Mumble-Server drauf und wir würden jetzt nicht explizit diese Erlaubnis erteilen und man würde sich dort in irgendwie temporären Räumen treffen, was wäre der Unterschied? Dass wir so gesehen nicht befürwortender und offizieller Gastgeber sind. Das heißt also, eigentlich machen wir uns damit auch Inhalte zu eigen, wenn wir das beschließen. Also das heißt, das ist quasi eine aktive Unterstützung dieser Gruppe. Ansonsten könnten wir auch sagen, wir dulden das. Ja, lass uns das zusammenbringen in einer Aussage, das ist eine duldende Unterstützung. Habe ich kein Problem mit. Also das wäre das erste Mal, dass wir irgendwelche Leute kontrollieren und von unserem Server werfen, wenn wir nicht explizit darauf hingewiesen werden, dass sie da irgendwelchen Blödsinn machen. Ja, aber umso netter ist da die Anfrage. Okay. Kommen wir, gibt es noch Aussprache oder sollen wir zur Abstimmung kommen? Es gibt keine Aussprache mehr, dann kommen wir zur Abstimmung. Wer enthält sich? Ich enthalte mich. Also, Ralf und Bernd enthalten sich. Wer ist dagegen? Okay, dann ist der Rest dafür, das ist der Dennis, der Masch und der Stahlrabe. Ja, und dann darf ich wieder und dieses Mal im Namen von Kanut Dankeschön sagen. Okay, bitte sehr, gerne. Kommen wir zum nächsten Antrag. Und das ist ein Finanzantrag aus dem VKV Heinsberg mit der Nummer 233298 vom Kai. Und ich glaube, der Kai, der war hier vorhin auch schon oben. Kai, möchtest du deinen Antrag persönlich vorstellen? Die Barco hat eine Meldung. Ja, Entschuldigung, noch zu dem davor. Ich glaube, er wollte einen Ansprechpartner haben. Wer macht das? Also, wenn ich ihm jetzt zusage, der Antrag ist durch, was soll ich ihm sagen? Einen von den Administratoren? Naja, wir können jetzt nicht über deren Kopf hinweg entscheiden, dass er Ansprechpartner ist. Der hat mich angeschrieben, dann belassen wir als Ansprechpartner und eine eventuelle Raumeinrichtung oder ähnliches muss ich dann eben mit der Technik absprechen. Okay, danke. Jetzt ist auch schon der Kai nach oben gesprungen. Kai, stell mal deinen Antrag vor. Ja, also wir haben jetzt letztes Mal schon 200 Euro von euch beantragt, weil wir halt nichts an vernünftigem Material noch hatten. Wir sind ja jetzt komplett aus dem quasi aus dem Sonderöschen-Schlaf erwacht und hatten halt nur total veraltetes Material und haben halt in der ersten Herbstferienwoche, ich glaube, 3 Infostände gemacht, haben dafür halt Material gekauft. Die Genehmigungen waren zum Teil recht teuer, sodass wir die 200 Euro schon zum großen Teil verbraucht sind. Plan im Moment in allen Kreisen, in allen Städten gleichzeitig klappt wohl nicht, weil uns die Grünen da gerade in Karren fahren, die Transparenzsatzung einzureichen, wollen dazu halt auch wieder Infostände machen und halt in einem anderen Ort geht gerade die Post ab, weil ein Bürgermeister da Scheiße gebaut hat. Also man unterstellt ihm aus Geldern der Stadtkasse Journalisten bezahlt zu haben, um gute Berichterstattung zu kriegen. Und wir möchten halt daher ein bisschen Stack an Material und Kulis haben, also Giveaways haben, um halt im Zweifelfall recht schnell einen Infostand auf die Beine stellen zu können, ohne dass wir noch vor dem Finanzantrag das Geld beantragen müssen, die Sachen bestellen müssen. Sodass wir uns jetzt mit ein bisschen Puffer Geld beantragen haben. Von dem Geld wollen wir auch die kommende AV und KMV bezahlen und unsere Domain zurückverkaufen. Wir kriegen die recht günstig und das ist halt definitiv, wäre halt cool, wenn wir das bekämen. Die Abrechnung läuft gerade, die machen wir gerade fertig. Wir haben, also ich habe viel zu tun, Norbert hat viel zu tun und deswegen habt ihr die noch nicht bekommen. Zuallererst einmal ein großes Lob an dich und ich glaube, es ist dein Großvater, ich weiß es jetzt gar nicht, dass ihr da wirklich so aktiv seid und wie gesagt den VKV Heinsberg wiederbelebt habt. Großes Lob. Und der Stahlrabatt habe eine Frage. Nee, ich wollte eine Anmerkung machen, lieber Kai. Der Landesvorstand ist gehalten, Finanzanträge für VKVs generell zuzustimmen, wenn denn ersichtlich ist, dass die Mittel für Parteizwecke genutzt werden. Das heißt also, wenn du direkt in den Antrag reinschreibst, was du damit machen willst, dann fragen wir in der Regel auch nicht nach, dann läuft das einfach so durch den Umlauf und dann brauchst du auch hier dich nicht zu erklären. Wenn du das nicht tust oder wir den Eindruck haben, du willst damit Unfug machen, dann erst fragen wir nach. Ne? Also direkt reinschreiben immer, ich brauche jetzt 50 Euro für Kugelschreiber, Luftballons und so, dann läuft das so durch. Ja, ich wollte das absichtlich ein bisschen offener halten, weil wir halt nicht wissen, inwiefern das läuft. Also mit Geilenkirchen und Transparenzsatzung kann ich jetzt noch gar nichts sagen, wie das weitergeht, halt, weil die Grünen im Moment auch irgendwas mit Bürgerbeteiligung machen und wir deswegen jetzt viel schneller agieren. Und deswegen hatten wir das extra ein bisschen öffentlicher, offener formuliert, um halt, was weiß ich, wenn wir dann ein Pressefrühstück machen müssen, auch ein Pressefrühstück mit bezahlen zu können. Aber genau das geht leider nicht. Da ihr ein VKV seid und kein KV, habt ihr keine Finanzhoheit über eure Mittel. Das heißt, ihr müsst das schon relativ genau machen. Das ist leider so. Also pauschale Budgets oder sowas bewilligen für VKVs nicht, dürfen wir auch nicht. Okay. Wenigstens grob anreißen solltest du das. Okay. Und darauf achten, das ist, glaube ich, noch nie vorgekommen, aber wenn ihr das Geld ausgebt und aus irgendwelchen Gründen entspricht das nicht den Zielsetzungen der Partei oder ist nicht aus Parteimitteln finanzierbar, dann kann das auch sein, dass du das Geld nicht zurückkriegst von uns. Also wie gesagt, es ist noch nie vorgekommen, aber mach dich ein bisschen kundig darüber, was du mit Parteimitteln machen darfst und was nicht. Also zum Beispiel Brötchen kaufen für die Mitglieder des VKVs geht gar nicht, ne? Sowas darfst du nicht. Nee, klar. Also wir dachten jetzt eher, was weiß ich. Also dann frage ich kurz nach, ob das geht, wenn das okay ist. Wenn wir jetzt die Transparenzsatzung überall einreichen, dass wir, was weiß ich, 2, 3 Lokalleute einladen, die ihnen das vorstellen und dann da ein bisschen für die an Buffet aufbauen, ging das? Perfekt, genau das ist richtig. Du lädst die Presse ein, du lädst interessierte Bürger ein, machst ein Buffet. Wenn die alle weg sind und da sind Brötchen übrig und du isst die dann am Ende, ja, dann ist das so, ja. Aber wenn du jetzt sagst, ich lade hier 5 Pressevertreter ein und ich besorge jetzt 200 Brötchen und ein halbes Schwein für einen Grill, dann wird es schon wieder schwierig. Nee, okay. Dann danke für die Klarstellung und Roni, ich weiß nicht, ob Harald, also der faire Pirat da ist, der hat uns so viel geholfen. Also ich glaube, der hat mindestens 50% der Arbeit uns abgenommen und auch so viel mit Infos besorgt. Also zum Beispiel, als uns Erkel jetzt da keine Genehmigung gehen wollte, aber Moni eigentlich kommen wollte, dass wir da einfach auf die schnelle einen mobilen Infostand bauen konnten. Also ich weiß nicht, der tut auch so viel. Das hört sich doch sehr gut an. Der Superkonduktor hat aber auch noch eine Meldung. Ja, Roni, vielen Dank. Und zwar den Kai Boxberg PC. Da geht es um den Unterpunkt Domain zurückkaufen. Welche Domain ist das? Wer hat die im Augenblick? Was ist da Stand der Verhandlungen, Gespräche oder was auch immer? Also das ist die Domain piratenpartei-heinsberg.de. Wer die hat, habe ich nicht rausgekriegen. Also der verkauft die über irgendeine Agentur und wir kriegen die für 60 Euro. Und ich habe halt auch mit den Aachenern mal gesprochen, halt, die meinten halt, also für 60 Euro kriegst du die auch nicht aus dem rausgeklagt. Und dann ist das halt günstiger. Vor allem, weil dann noch 10, also 10 Euro Mehrwertsteuer drin ist. Ich weiß nicht, ob wir die als Partei wiederkriegen. Nee, kriegen wir nicht. War die mal in Gebrauch für uns oder für den KV Heinsberg oder VKV Heinsberg? Ja, war sie. Okay, dann würde ich einfach mal zur Disposition oder zur Diskussion stellen wollen, ob es nicht mehr Sinn macht, wenn solche Domains in Zukunft, also gerade bei VKVs, tatsächlich, wenn die auf den LAFO registriert werden. Auf den Landesverband. Entschuldigung, auf den Landesverband, natürlich auf den Landesverband, Entschuldigung. Weil aus naheliegenden Gründen, weil dann eben nicht mehr die Situation passieren kann, dass wenn die auf eine Privatperson registriert werden, dass dann irgendjemand austritt, keine Ahnung was, die Sicherungen durchknallen und so weiter und du permanent immer das Problem hast von irgendwelchen Privatpersonen, die dann in dem Augenblick der Partei möglicherweise nicht mehr wohlgesonnen sind, irgendwelche Domains zurückkaufen musst oder rausverhandeln musst. Ehrlich gesagt, das halte ich für eine langfristig vernünftigere Entscheidung oder Maßnahme. Die Aussage unterstütze ich. Also ich habe kein Problem, das für 60 Euro da zu kaufen. Das ist überhaupt nicht das Thema. Da haben die Aachener Kollegen sicherlich recht. Alles andere macht allein aus zeitlichen Gründen, aus zeitlicher Aufwand und so weiter, wird am Ende wesentlich teurer. Von daher finde ich den Preis jetzt nicht schlimm, aber wir sollten das in der Tat gleich auf den LV registrieren lassen. Oder wie denkt der Rest des Vorstandes darüber? Sehe ich ähnlich. Bernd, wärst du dem Kai behilflich bei solchen Dingen? Ja, kann ich machen, ist kein Problem. Er muss nur den Kontakt zu mir aufnehmen und suchen, weil ich habe im Augenblick so viel Zeug um die Ohren, dass mir das sonst durchgeht. Kai, hast du die Kontakte? Sonst schicke ich sie dir gleich. Wunderbar, dann ist die Frage, weil das irgendwie jetzt, die mir schon eine Rechnung, also so eine Zahlungsaufforderung geschickt hat, kann man die auch direkt nachher überschreiben? Also ich würde das natürlich sofort tun, weil ich habe die Sachen jetzt alle schon soweit, dass die das bei mir haben. Ich weiß nicht, ob die das umschreiben wollen. Nö, nee, haben wir auch kein Problem. Also wenn du das quasi übernimmst und dann man sagt immer, eine juristische Sekunde, die ist in dem Fall so ein bisschen was anderes, dann sind es zwei Übertragungsvorgänge und zwei Übertragungsakte. Wenn du das direkt weiter überträgst, wir erstatten dir die Kosten, dann können wir das problemlos so machen. Da müssen wir uns dann jetzt nicht noch zwischenklemmen. Das ist kein Problem. Okay. Kann mir technisch melde ich mich dann bei euch wieder. Weil davon habe ich noch recht wenig Ahnung. Ja, kein Problem. Zweite Frage. Und zwar hast du gerade so ein paar kommunalpolitische Ereignisse angesprochen. Ich bin jetzt gar nicht mehr weiß gar nicht mehr. Sind die Piraten irgendwie vertreten in den Parlamenten da im Kreis Heinsberg? Nee, wir haben aber halt Düren in der Nähe, da sitzen wir, glaube ich, mit einem im Kreistag und einen in der Stadt und Aachen, ja, Aachen ist halt Aachen. Und Gladbach habt ihr vielleicht auch mitgekriegt, da gibt's gerade Zoff. Ja, nee, weil du Leute angesprochen hast oder Ereignisse, die bei dir stattfanden. Also, dass die da im Umkreis sind, das weiß ich schon. Ich wollte nur wissen, ich hatte jetzt nicht mehr auf dem Schirm, ob in Heinsberg selber irgendwie mal Piraten reingewählt wurden. Nee, zu wenig Direktkandidaten. Ja, das war der Grund. Okay, das war's von meiner Seite aus. Vielen Dank. Okay, gibt es weitere Fragen oder Aussprachen? Ja, okay. Würde sich dann der beantragte Rahmen um die 60 Euro reduzieren, wenn die jetzt vom LV bezahlt würden? Frage an Bernd und Kai. Ah, das ist eine gute Frage. Bernd, wenn die Domain auf den Landesverband läuft, zahlt der Landesverband das dann auch oder geht das trotzdem auf das VKV-Budget? Also da der VKV das Ding auch nutzt, die Adresse und die Seite hoffentlich aktiv und pflegt und Inhalte reinstellt und so weiter, würden wir einfach die Kosten dafür dem Budget nachher belasten. Haben wir immer so gemacht, ne? Ja, frag mich mal. Aber das ist, sag mal, aufgrund der Nutzung der Umstände halte ich das für ganz normal. Also jeder KV zahlt auch selber seine Sachen. Wenn die auf den Kai zum Beispiel registriert würde, ja, dann würde ja auch das VKV-Budget permanent belastet werden. Ja, ich konkretisiere meine Frage noch einmal. Mir ging es jetzt nicht darum, ob der VKV oder der Landesverband die 60 Euro beziehungsweise die kommenden Gebühren oder Kosten trägt, sondern mir ging es darum, ob im Rahmen dieses Antrages jetzt die Antragshöhe um die 60 Euro reduziert wird, falls der Landesverband die 60 Euro direkt bezahlt. Tut er ja nicht. Tut er nicht. Und in der Tat ist das so, wenn wir den Antrag so annehmen, wie er jetzt da steht, gehen 60 Euro davon in den Domainkauf und 140 Euro sind für andere Dinge frei. Okay, danke. 170, nee, 190, ich habe 250 beantragt. Ja, okay. Oder? Ja, ja, okay. Okay, gibt es sonst jetzt noch Aussprachenfragen? Ich sehe nicht. Okay, wer enthält sich? Wer ist gegen diesen Antrag? Wundervoll, damit ist dieser Antrag einstimmig angenommen. Vielen Dank und wir hoffen, dass wir damit in naher Zukunft weiter geilen Scheiß machen können. Ja, also wie gesagt, ne, wenn ihr Unterstützung braucht, immer melden. Ich finde das super, was ihr da macht. Das kommt, also es geht in den Landesverband herum. Ja, danke Harald, wenn du im Mumble bist. Der ist nicht im Mumble, der hat übrigens den Mumble-Nick. Ich höre nur zu. Ich höre nur zu, glaube ich. Aber ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Ich höre nur zu. So, okay, können wir weitermachen? Das stimmt aber auch. Okay, wir sind jetzt bei den Umlaufbeschlüssen. Frage an Vaku. Vaku hat diese Umlaufbeschlüsse verlesen. Ich sehe es gerade. Wundervoll. Können angehört werden, werden, glaube ich, Vaku nach dieser Sitzung hier angehängt. Stimmt's? Yep. Okay. Lass mich gerade nach unten scrollen. Dann haben wir so viele Anträge angenommen. Krass. Ich werd weich. Scheiße. Was? Nee, das sind ja alles Umlaufbeschlüsse, ne? Ja, sag ich nachher im NÖ-Teil was dazu. Hast du schon Angst gehabt, dass du, wenn man noch so viele Anträge besprechen muss? Nee, ich wundere mich, was da so fröhlich abgestimmt wird. Okay, wir haben wir sind unter dem Punkt Sonstiges. Stahlrabe, ich glaube, du wolltest das unter Sonstiges besprechen, mag das sein? Echt? Was waren da? Ja. Hab ich Wahlkampfunterstützung Saarland. Verarschen? Nee, ich meine, ich hatte jetzt dich in Erinnerung, ich weiß jetzt aber nicht ganz genau. Nee, das Stichwort sagt mir nichts, aber also ad hoc würde ich da jetzt aus dem Hut ziehen, wenn von unserem ursprünglichen Unterstützungsbudget für die anderen Landesverbände immer noch was übrig ist, können wir das auch gerne wieder reaktivieren. Könnte es das sein? Nein, es gibt ein Ticket dazu, das kommt aus dem Saarland selber. Ich habe jetzt den Namen irgendwie nicht im Kopf. Und in der Anfrage wird halt darum gebeten, es wird die Frage gestellt, ob es denn möglich sei und so weiter, den flächenmäßig und einwohnerzahlmäßig kleinsten Landesverband finanziell und natürlich auch tätig durch personelle Unterstützung Hilfe zu leisten. Und ich finde das im Unterstützungsbereich sehr befürwortungswert, weil ich glaube, dass in diesem tatsächlich einwohnerzahlmäßig sehr kleinen Landesverband oder Land, muss man ja genauer sagen, mit relativ wenig oder im Verhältnis gesehen zumindest wenig Aufwand Promille und Prozente zu erlangen sind. Insofern finde ich den unterstützenswert und würde den tatsächlich auch nochmal etwas größer, also NRW-weit bekannt machen wollen, diese Bitte. Vaku ist im Sprechen. Ja, ich wollte nur sagen, das war halt in den Umläufen und dann hatte ich gefragt, weil es eigentlich kein wirklicher Antrag ist, ob ihr das gleich in der Sitzung besprechen wollt. Ich habe die Lea auch eingeladen. Ich weiß gar nicht, ob sie hier ist. Ja, das ist auch das, was mir gerade auffällt. Das ist erstmal eine Anfrage zu einer Absichtserklärung. Und ich persönlich würde das jetzt ad hoc genau in den Antrag reingießen wollen. Den können wir ja dann vielleicht nächstes Mal abstimmen oder im Umlauf abstimmen. Dass wir auf jeden Fall so weit gehen, wie wir in der Vergangenheit auch gegangen sind, dass wir ein Reisekostenbudget zur Verfügung stellen für die Menschen aus NRW, die nach Rheinland-Pfalz fahren, ins Saarland fahren, zur Wahlkampfunterstützung, dass die von uns einen Fahrtkostenzuschuss bekommen. Das wäre jetzt das erste schon mal, was mir einfallen würde, wo ich sehr positiv für wäre. Bernd? Ich glaube, wir haben noch Budget aus Berlin und so weiter übrig. Von daher können wir das da sehr gerne für einsetzen. Kein Problem. Und natürlich ist nicht einsehbar, warum wir jetzt das Saarland möglicherweise schlechter stellen sollten als meinetwegen Berlin oder Niedersachsen. Okay. Wer bereitet diesen Antrag vor? Ei ist Lea. Ja, und liebe Grüße an die Lea, Roni. Es kristallisiert sich heraus, dass hier eine vorsichtige Zustimmung zu dem Antrag stattfindet. Sie möge sich mal Gedanken darüber machen, was ihr vorschwebt und dann konkret werden, weil wir müssen über irgendwas abstimmen können. Okay. Ich sage ihr mal Bescheid oder ich trete mal an sie heran und dann gucken wir mal, ob wir daraus einen Antrag basteln. So? Ja. Okay. Lass mich meine Tabs gerade schließen. So, dann hat die Barco da noch was unter Sonstiges. Ja, wir hatten das ja in der letzten Sitzung der AG Events auch schon mal angesprochen, Dennis. Wenn wir anfangen sollen mit der Planung und mit Hallen suchen und Locations suchen, dann müssten wir so eine ungefähre Vorstellung von euch haben, wann ihr denn was haben wollt. Also wir haben ja mindestens 2 LPTs und eine Aufstellungsversammlung dieses Jahr. Mhm. Ja, da werfe ich jetzt auch mal direkt in den Raum. Überlegungen, also völlig wertfrei. Aber es ist ja die Überlegung zu treffen, für das Zeitfenster zwischen Landtagswahl NRW und Bundestagswahl, ob es sinnvoll oder überhaupt möglich ist, die Aufstellungsversammlung für die Bundestagswahl vor bzw. nach der Landtagswahl zu machen. Das ist ja unter Umständen auch eine strategische Überlegung und ja, der Marsch. Ja, wir haben da verschiedene Zeitfenster zu beachten. Zuerst einmal muss der Wahltermin bekannt sein, der ganz konkrete Bundestagswahltermin. Daraus ergibt sich das frühestmögliche Datum für eine Aufstellungsversammlung. Unterschriften, die wir möglicherweise sammeln werden müssen, kann man erst dann sammeln, wenn aufgestellt wurde, wenn es eine Liste gibt. Insofern. Ist das eine Aussage? Entschuldigung, wenn ich mal unterbreche. Das ist eine Aussage, ja. Das heißt, Unterstützungsunterschriften können erst gesammelt werden, wenn die Liste steht? Ja. Richtig, ja. Ja, dann müssen wir die Ausstellungsversammlung ja deutlich vor der Wahl machen, denn wir wissen ja nicht, was passiert in der Wahl und wir haben diese 100-Tage-Regelung, also da wird ja alles ganz schön knapp sonst. Richtig, wie schon vor ein paar Wochen mal hier an dieser Stelle auch erwähnt. Also wir müssen selbst in der verlässlichsten Hoffnung, dass wir natürlich NRW intern trotzdem unter Vorsichtsmaßnahme laufen und deutlich vor dem Wahltermin in NRW die Unterstützerunterschriftensammlung für die Bundestagswahl anschieben. Ja, liebes Plenum, kommt doch mal nach oben in den Sprechenraum und sagt was dazu. Habt ihr Wünsche und Vorstellungen? Vielleicht noch eine Anmerkung dazu ganz kurz. In der letzten LAPO-Sprechstunde hatte ja Moni so ein bisschen was Konzeptionelles vorgestellt und da fiel dann auf, dass gerade die Antragsfrist für die Wahlprogrammanträge endet und da wurden doch auch viele Rufe laut, doch noch einen Wahlprogrammparteitag so früh wie möglich zu machen. Ja, aber das hat sich alleine dadurch schon erledigt, dass das gedruckte Wahlprogramm dann schon längst fertiggestellt ist. Also wir können natürlich alle möglichen Anträge abstimmen, aber das offizielle Wahlprogramm, was wir verteilen werden, das ist dann schon fertig. Dann wird es nicht in 2 Chargen drucken. Das mit dem gedruckten Wahlprogramm, dann müssen wir vielleicht nochmal, aber also generell, ich gehe jetzt mal mein Hing, obwohl, nee, der Danebord sehe ich hier gerade, Danebord, erzähl doch mal gerade was. Ja, also wenn es jetzt um die Bundestagswahl auch geht, dann müssen wir halt als erstes eine Liste haben und die Direktkandidaten auch, vorher können wir keine Unterschriften sammeln. Und wir müssen selbstverständlich Unterschriften sammeln, denn solange wir nicht sicher sind, dass wir in irgendeinem Bundesland wieder reinkommen, müssen wir das einfach tun. Sonst stehen wir da und können auch nicht mal für die Bundestagswahl kandidieren. Zumindest in NRW, richtig. Genau, man kann nämlich auch Unterschriften sammeln, obwohl man noch in Landtagen sitzt, das geht. Ich glaube, so eine Idee, die man haben könnte, wäre zum Beispiel einen Programmparteitag haben, relativ früh, Januar, Februar, dann eine Aufstellungsversammlung, die vor der Wahl stattfindet, dann könnte man Unterschriften schon sammeln, zusätzlich zu eben den Infoständen, die man eben schon für den Landtagswahlkampf macht. Und eine Überlegung ist es eben auch, einen Landesparteitag nach der Landtagswahl zu machen. Wenn wir zum Beispiel reinkommen, dann werden wir diesen benötigen. Und wenn wir nicht reinkommen, dann benötigen wir ihn erst recht. Und eine Aussprache und so weiter, auch mal vielleicht eine vernünftige Verarbeitung von einem Wahlkampf innerhalb einer Partei. Und genau, und dann müsste eigentlich auch schon ein programmatischer, nee Quatsch, der muss ja gar nicht stattfinden, ein programmatischer Parteitag seitens des Landes NRW muss nicht stattfinden, sondern das ist ja Bund. Entschuldigung. Und irgendwann am Ende aber nochmal ein Landesparteitag für eine Landesvorstandswahl. Darf ich dazu was sagen? Ja, erzähl. Also die Allbedürftigkeit, ich nenne es jetzt mal so, die ist natürlich sowohl für einen programmatischen Parteitag als auch für eine Aufstellungsversammlung gegeben. Wenn ich das richtig im Kopf habe, beginnt die Möglichkeit aufzustellen und damit die Möglichkeit letztlich Unterschriften zu sammeln, 180 Tage vor dem Wahltermin, der irgendwo Mitte bis Ende September sein könnte. Das heißt, dass wir ab März anfangen könnten zu sammeln, ab Ende März anfangen könnten zu sammeln. Bis dahin müssten wir aber aufgestellt haben. Und ich habe gerade von Vaco gehört, auch die Wahlkreisvorschläge, also die Direktkandidaten, müssten aufgestellt sein. Das heißt, wir müssen im ersten Quartal 2017 all die Dinge gewuppt kriegen. Das war nicht von mir mit den Direktkandidaten. Das hatte, glaube ich, der Danebot gesagt und ich bin mir da nicht sicher. Ich bin mir nur mit der Landesliste sicher, dass die da sein muss und ich gehe mal davon aus, auch genehmigt sein muss. Ne? Also alle Papiere abgegeben und so weiter. Ja, das klingt logisch, dass es nur sich auf die Landesliste bezieht, weil wenn wir da keinen Direktkandidaten aufstellten, hätten wir halt da auch keinen. Insofern kann das... Das sind halt zwei Baustellen. Der Landesparteitag wählt die Landesliste für die Bundestagswahl und also die Aufstellungsversammlung wählt da die Landesliste und dann musst du in den einzelnen Wahlkreisen halt deine Direktkandidaten wählen. Aber du kannst doch Unterschriften schon sammeln, auch wenn es für die Wahlkreise noch keine Direktkandidaten gibt, oder nicht? Ja, aber nur für die Liste. Du musst eine Liste haben, für die kannst du Unterschriften sammeln. Und sobald die Liste da ist und alles durch ist mit dem Papierkram, kannst du anfangen. Und die Wahlkreiskandidaten, das ist davon unabhängig. Das muss jeder für sich selber machen. Gut, aber mit den Direktkandidaten, das hat mit dem Unterschriftensammeln dann ja nichts zu tun. Die müssen halt, damit du als Direktkandidat auf dem Wahlzettel nahe stehst, musst du auch eine gewisse Anzahl von Unterschriften haben als Direktkandidat. Aber das hat mit der Landesliste nichts zu tun. Also wir brauchen NRW-weit für die Landesliste, wenn ich es richtig im Kopf habe, 2000 Unterstützer. Und für die Wahlkreise jeweils auch hier, nur wenn ich es richtig im Kopf habe, also unter Vorbehalt 100 oder 200. Aber für beides gilt ja, es ist ein relativ kurzes Zeitfenster. Jetzt bin ich wieder bei dem Punkt, dass sowohl Landesparteitag, also 2017-1 programmatisch, als auch AV in den ersten drei Monaten fertig sein sollten. Ja, aber der Bernd wollte was sagen. Ja, und zwar ein praktikabler Vorschlag. Dann macht ihr halt im Januar, gegen Ende Januar den programmatischen Parteitag, Anfang April den Aufstellungsparteitag oder Aufstellungsversammlung vielmehr. Und davon unbenommen bleibt ja dann auch die der Landesparteitag, der ein oder zwei Wochen nach der, spätestens zwei Wochen, also mit anderen Worten, entweder eine oder zwei Wochen nach der Landtagswahl stattfinden sollte. Die ich auch für, ähnlich wie Roni, auch für zwingend notwendig halte. Bevor ich den Ralf dran nehme und danach den Stahlrabe und danach den Masch, meine Zeit, was ist denn los hier? Würde ich gerne von Vaco hören, ob sie so etwas für machbar und realistisch hält. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wollt ihr einen programmatischen LPT im Januar, das halte ich schon für sehr sportlich. Da müssen wir Glück haben, dass wir da noch schnell, ganz schnell eine Location finden. Ja, oder im Februar. Also daran soll es jetzt nicht liegen. Das wäre jetzt nicht der Termindruck, denke ich mal, des programmatischen Parteitags. Ja, dann eine AV Mitte, Ende März bis maximal 1. April. Da haben wir das natürlich das Problem, dass wir nicht wissen, wann der Bundesparteitag sein wird. Das wird sich auch, denke ich, so schnell nicht klären, dass wir da wirklich drauf Rücksicht nehmen können. Ich sagte Anfang April. Mhm. Und du sagst jetzt Mitte März. Anfang April wäre zu spät. Also wenn wir sammeln können ab Mitte März, dann dann wäre es schon besser, wenn die AV nicht Mitte April ist, denn nach der AV können wir auch nicht sofort anfangen zu sammeln, bis der ganze Papierkram erledigt ist. Da gehen doch nochmal locker 4 Wochen ins Land. Ja, okay, das ist alles klar. Das ist überzeugendes Argument. Alles klar, gut. Mitte März ist dann, habe ich auch keinen Vertrag mit, gar kein Problem. Warum nicht? Die Möglichkeit, an einem Wochenende einen LPT und eine AV zu machen, besteht nicht. Glaube ich nicht. Nein. Kriegen wir zeitlich nicht hin, ne? Gut, also das wären dann 3 Landesparteitage plus eine Aufstellungsversammlung. Jetzt frage einfach hier mal, der Sokratos hat sich gemeldet. Genau, der Sokratos folgt nämlich zufällig der Brandenburger Liste und die haben bereits am 5. November 2016 ihre AV. Gut, die Rheinland-Pfälzer hatten schon. Die Rheinland-Pfälzer hatten die AV für die Bundestagswahl schon? Ja. Aber ich halte es für unrealistisch, dass wir dieses Jahr noch was hinkriegen. Und möchte ich das auch der AG Events nicht mehr zumuten wollen. Nein, also Januar ist, wie gesagt, schon schmerzhaft. Ne? Ihr müsst euch vorher einladen. Da sind mittlerweile 3 Millionen Leute, auch bitte auch drauf achten. Im Sprecherraum. Ja. Ja, aber es gab hier eine Reihenfolge. Und jetzt erstmal war der Stahlrabe, danach nochmal und dann der Masch und dann nehme ich die Leute aus dem Sprechen. Ja, meine Frage wurde schon beantwortet. Ich wollte Vako auch fragen, welche möglichen Termine es überhaupt gibt, ob sie die schon mal abgecheckt hat. Also so unter Berücksichtigung von Karneval zum Beispiel. Ja, wir haben schon mal angefangen, ein paar Daten zusammensammeln, also die obligatorischen Sachen, aber wir sind noch nicht besonders weit gekommen. Weil wir eigentlich eben auch ein bisschen auf das Signal warten. Also was soll denn nun eigentlich, was ist wichtig, was soll als erstes gemacht werden? Der programmatische LPT, den hatten wir jetzt eigentlich gar nicht auf dem Schirm, dass da noch einer kommen soll. Okay. Dann ist der Masch. Ja, ich plädiere tatsächlich dafür, nicht erst den programmatischen LPT, sondern zuallererst die AV zu machen, aus eben schon diskutierten Gründen. Die Drucklegungsproblematik, die du eben angesprochen hast, Dennis war es, glaube ich bin mir aber nicht sicher, die kann man eventuell mit 2 Auflagen erschlagen. Und vielleicht ist ein programmatischer LPT, der dann nicht im Januar stattfindet, sondern im Zeitpunkt, wo es dann möglich ist, als der AG Events, vielleicht Mitte März, auch nochmal im Zuge des Wahlkampfs nutzen. Also ich bin dafür, dass wir im Januar eine AV machen und danach so schnell wie möglich einen programmatischen LPT. Ich glaube, also hier werden wir jetzt auch kein Beschluss dazu, aber das sind schon mal viele Argumente, also sehr viele gute Argumente zu hören. Dann war, glaube ich, die Weltkarte als nächstes. Ja, guten Abend. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Warte mal kurz. Ich glaube, du telefonierst gerade mit einer Dose. Guck mal, ob dein Mikro gerade richtig ist. Check nochmal. Sprech nochmal. Jetzt besser? Nö, aber dann erzähl einfach. Moment, also irgendwie, also dein Kommentar war jetzt, konkurrierenden Parteien haben im Rhein-Sieg-Kreis, sagtest du, ihre Direktkandidaten für die Bundestagswahl schon aufgestellt. War das korrekt? Richtig. Da sollte man ein Signal rausgeben an alle hier in NRW, dass sie das auch schnellstmöglichst erledigen. Erledigt ist erledigt, oder? Dann kann man auch sammeln. Das stimmt. Ja, das stimmt nicht. Sammeln kann man erst, wenn der Wahltermin bekannt ist und die Startfrist erreicht ist. Aber dann hat man die Voraussetzung schon erledigt. Okay, vielen Dank. Jetzt weiß ich nicht, Danebord, wolltest du noch was sagen oder putzt du da nur? Ich camp hier einfach. Achso, hast deine Zelte aufgeschlagen. Jetzt bin ich gar nicht sicher, wer jetzt als nächstes war. Moni oder Anro? Im Zweifelsfall mache ich den umgekehrten Sexismus und den Anro ran. Jo, genau. Also, wir könnten schon 32 Monate vor der Wahl anfangen, diese Listen aufzustellen. Also, können das schon lange tun. Sachsen wird das jetzt auch machen, Anfang November gleich die Listen aufstellen und danach könnt ihr im Endeffekt gleich anfangen, diese Unterschriften zu sammeln. Und das Problem ist, am 58. Tag vor der Wahl, also das ist dann irgendwo Ende Juli, entscheiden die über diese Zulassung von der Landesliste. Und diese Listen müssen am 69. Tag vor der Wahl inklusive Unterschriftenliste, wenn wir sie brauchen, eingereicht sein. Das heißt, irgendwann Anfang Juli noch. Bis dahin müssen die ganzen Unterschriften zusammen sein, sonst haben wir ein Riesenproblem. Selbst das einzige Glück wäre dann, NRW kommt noch rein in den Landtag. Dann hätten wir, aber darauf verlassen wollen wir uns nicht. Also wie gesagt, Anfang Juli müssen die Landeslisten stehen, inklusive den Unterstützerunterschriften, sonst haben wir ein Problem. Das Datum hatten wir, glaube ich, auch. Moni. Hallo, guten Abend erstmal. Ja, für mich hat sich das gerade nicht so erschlossen, dieses Ablehnen von, wir kriegen das nicht an einem Wochenende hin. Also ich weiß überhaupt nicht, was wir in dem März, April noch mit dem Partei, mit dem Programmparteitag wollen. Was wollen wir denn noch tun? Ich hoffe ja doch, dass wir jetzt im November so weit sind, dass das nur noch Einzelfälle sein können, die fürs Parteiprogramm in Frage kommen. Weil wir können das ja nicht im Januar, Februar noch mit, weiß ich nicht, 50 Anträgen erneut aufblähen. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und wenn das können, wie gesagt, wenn man diese Einzelfälle dann an einem Wochenende zuerst bespricht und nachher die AV macht, dann hat sich mir gerade nicht erschlossen, warum ihr das so rundweg abgelehnt habt. Gibt es da irgendwie Argumente dafür, dass es auf gar keinen Fall geht? Also das ist ja hier noch kein Beschluss. Aber erstmal war der Gedanke, okay, gibt es für als auch Gegensprechen, zum Beispiel, also wie jetzt zum Beispiel gegen einen programmatischen Parteitag, nochmal am Januar oder gegebenenfalls am Februar. Sollten das tatsächlich nur einzelne Verfeinerungen sein oder Korrekturen am Programm, dann ließen die sich wahrscheinlich an einem Wochenende gleichzeitig mit der Aufstellungsversammlung machen. Sollten wir aber einen umfangreicheren programmatischen Parteitag noch vorhaben, wie Masche zum Beispiel gerade zweite Auflage des Wahlprogramms zu drucken oder so weiter, oder eine größere Auflage oder die finale Auflage, wie man sie auch nennen mag, dann wäre es eben ein ausführlicher Parteitag am Januar, welcher wahrscheinlich zeitlich nicht mit einer Aufstellungsversammlung für den Bund zusammenkommen würde. Da darf ich dann nochmal nachfragen? Ja, klar. Glaubt das wirklich jemand, dass, also ich habe mir das Parteiprogramm, das Wahlprogramm angeguckt. Das ist umfassender als das, was ich von anderen Parteien im Moment gesehen habe. Glaubt wirklich jemand, da kommen noch dann wirklich 50 Punkte dazu? Also ich mag mir das gar nicht vorstellen. Und daneben kommt, hat man jetzt so das Gefühl, wenn es diesen neuen Programmparteitag geben sollte, dann frage ich mich halt auch, dann fühlen sich natürlich auch alle Leute gemüßigt, nochmal nachzudenken, was man vielleicht noch da reinschreiben könnte. Also ich frage mich tatsächlich, ob das Sinn macht oder ob man das nicht an einem Wochenende macht und nur noch sagt, ist nur noch Feinschliff höchstens, weil wir können ja nicht plötzlich irgendwie ein völlig anderes Wahlprogramm rausgeben, dass man dann nur noch Feinschliff macht und sagt, das müssen wir samstags bis, weiß ich nicht, 14 Uhr hingekriegt haben und dann machen wir AV, einfach auch wegen des Geldes, wegen der Organisation und wegen der ganzen Sachen, die da hinterherhängen. Da würde ich mal bitten, das nochmal nachzudenken in dem ganzen Prozess, ob das nicht tatsächlich Sinn macht. Du, ich kann das nachvollziehen. Ich habe aber die Befürchtung, weil jetzt eben wir sehr viele Programmanträge, ich glaube es sind 71 Programmanträge, auf dem jetzigen Landesparteitag als Antrag gestellt haben, wir aber gleichzeitig auch noch eine Landesvorstandswahl haben. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass vielleicht sogar nur 15 Anträge zeitlich gestellt werden können, beziehungsweise durchgearbeitet werden können, dann haben wir noch sehr viel potenzielles Programm, von dem du eben gerade sprachst, das sich eben sehr gut an einem noch Landesparteitag dann eben unterbringen lassen würde. Wenn wir jetzt sagen, okay, das, was wir jetzt aktuell als Programm haben, ist in Ordnung, und das, was jetzt auf den zukünftigen Parteitag kommt, was wir eben nicht absehen können, wie viel das werden wird, dann ist das eben Add-on. Ich habe mein netzpolitisches Programm da viel umfangreich geschrieben, aber ich kann mir eben vorstellen, dass sehr viele Leute es nicht mögen oder es nicht gerne sehen, wenn jetzt eben nur 15 Anträge auf diesem Landesparteitag kommen. Da müssen wir uns natürlich an unsere eigene Nase fassen, aber eben unter der Prämisse, dass wir einfach nicht wissen, wie viele Anträge auf dem nächsten Landesparteitag kommen, würde ich aktuell den neuen oder einen weiteren programmatischen Parteitag nicht gänzlich ausschlagen. Aber Moment, Moni, du darfst natürlich gleich weiter ran, aber ich sehe jetzt hier lauter Wortmeldungen. Ich glaube, der Stahlrabe war der Nächste. Ja, die Argumentation von dir, Moni, kann ich total nachvollziehen. Andererseits, von der Zeit her, du hast gesehen, was bei der Aufstellungsversammlung hier für NRW passiert ist. Dass wir eine signifikante Anzahl an Anträgen nochmal abstimmen können während der AV oder auf der AV oder... Ich glaube das nicht. Ich glaube das einfach nicht. Okay, dann ist der Masch dran. Ja, die Stichworte Wahlordnung, die Stichworte Anzahl der Anträge, die wir zusätzlich zu einer Vorstandswahl wahrscheinlich nicht abgearbeitet bekommen, sind schon gefallen. Ein weiteres Stichwort ist aber das, dass wie jedes Mal vor Ablauf der letzten Antragsfrist für Programmanträge die Leute wach geworden sind und nicht alle es geschafft haben und mittlerweile eine mittelgroße Diskussion darüber herrscht, dass wir einen weiteren Programmparteitag brauchen würden. Ansonsten schließe ich mich den Aussagen von Dennis an. Man kann das versuchen und sollte aber dabei einen zusätzlichen LPT in Sachen Programmanträge oder Programmentwicklung nicht von vornherein negieren. So, ich glaube, Vaku, du warst ja noch drin, Moni genauso. Ich wollte nochmal. Lass mal, weil ihr habt schon so viel. Ganz ich mal den. Okay, nehmen wir mal den Kai dran. Ja, auch nur ganz kurz. Also wir werden ja auch im nächsten LPT wieder ewig lange Auszählpausen haben. Wollen wir das nicht in einer der Auszählpause mit ganz vielen diskutieren? Und im Endeffekt sind wir es dann selber schuld als Basis? So in den Raum geworfen? Eine kleine Anmerkung. Ich hatte mal eben sowas Ähnliches haben wir in Berlin gemacht. Dort haben wir nicht aber den Parteitag diskutiert, sondern wir haben in den Auszählpausen Anträge gemacht. Und das passt da nämlich ziemlich gut rein. Also in den Landesvorstandsparteitag haben wir Anträge gemacht. Ist nicht. Jetzt Moni dann nochmal, weil Vaku wollte zum Schluss. Ja, ich überlege gerade, ich sortiere mich gerade. Also die erste Frage ist, ich werde natürlich, wenn ich sowas tue, wie einen neuen Programmparteitag, die Leute herausfordern, weitere Dinge zu schreiben. Das ist so. Das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Und wenn ich das halt nicht tue, ist es fertig. Die andere Frage, die ich mir stelle, ohne sie abschließend beantworten zu können, ist tatsächlich, was hat denn das für eine Außenwirkung? Also ich fände es schon schick, wenn wir sagen könnten, Anfang des Jahres das Wahlprogramm steht. Wenn wir dann hergehen und sagen, oh nee, und da diskutieren wir dann nochmal und nochmal. Also wir müssen ja auch irgendetwas haben, mit dem wir dann sagen, das ist jetzt unser Wahlprogramm und das vertreten wir. Und ich finde es total schwierig, da im März zu sagen, ach ja, und das ist uns auch noch eingefallen. Also ne, ich weiß nicht, ich bin mir selber nicht gerade sicher, aber da hängen so ein paar Überlegungen hinter, die meiner Ansicht nach hier noch nicht so richtig durchdacht sind. Ich verstehe, was du meinst. Sag ich jetzt erstmal so. Hat noch jemand was aus dem LAFO oder ich. Ach nee, der LAFO ist hier. Quatsch, der LAFO, der Masch will auch noch was erzählen. Dann kommt die Vaku. Ja, wenn ich das alles richtig im Kopf habe, haben wir das Parteiprogramm ja noch nicht aus der Welt. Wir wollten das, ich glaube, in Lost mal auflösen, haben das aber nicht geschafft. Insofern gibt es das noch. Moni, wäre das ein Weg? Das habe ich jetzt nicht verstanden, was du vorhast, das Parteiprogramm auflösen. Du meinst jetzt die alte Geschichte mit Grundsatzprogramm, Parteiprogramm, Wahlprogramm. Genau, das wollten wir ja in, ich glaube, Lost aufgelöst haben. Wir haben das aber nicht mehr geschafft. Insofern gibt es grundsätzlich das Parteiprogramm noch. Wäre das ein Weg, das dann an der Stelle weiterzuführen? Also ich will jetzt hier auch keine Zweierdiskussion aufmachen, aber ich fände es halt schick, wenn wir ne, möglichst im November irgendwann sagen könnten, auch für die Presse, hey, das ist unser Wahlprogramm und nicht, hey, das ist vielleicht unser Wahlprogramm, wenn wir dann nächstes Jahr nochmal drüber geredet haben. Versteht ihr, was ich so meine? Das kann dann nochmal einen Feinschliff kriegen. Da können bestimmt auch noch 2, 3 Sachen kommen. Aber ich glaube schon, dass man auch kommunizieren kann, dass das Ding von der Sache her einfach auch mal steht. Und dann ist einfach Schluss, selbst wenn wir irgendein i-Pünktchen vergessen haben. Und ich glaube, ich habe mir das angeguckt, was jetzt im November kommt. Da ist noch mal viel drin, was wichtig ist. Ich weiß nicht, ob wir da noch einen richtig großen Fail drin haben. Den sehe ich im Moment nicht. Ich möchte auch noch mal. Genau, also ich stimme da mit dir überein, wenn wir eben davon ausgehen, beziehungsweise wenn wir die Hoffnung haben, dass alle diese Anträge da auch reinkommen, dann bin ich da auch sehr guter Dinge. Ich habe aber auch so ein Kitzeln im Finger und denke dann so, ach, vielleicht kommen auch gar nicht. Oder es kommt nur ein Bruchteil der Anträge, weil eben die Landesvorstandswahl so lange dauert. Kann auch alles sein. Wir wissen ja, ne? Kommt immer anders, als man denkt. Und dann hast du da irgendwie nur 5 Anträge, die diskutiert wurden. Und einerseits ist dann auf Mailinglisten das Gejammer zu Recht sehr groß. Und wir haben dann viele Punkte, die wir eben nicht, oder die wir jetzt für gut befunden haben, aber die eben nicht im Programm enthalten sind. Aber Dennis, dann ist die Diskussion an dieser Stelle doch komplett überflüssig. Dann lass uns doch warten bis nach dem LPT und dann wissen, was übergeblieben ist. Ja, also generell überflüssig finde ich das jetzt nicht. Wir müssen uns ja schon relativ früh darüber Gedanken machen und das für und wieder abschätzen. Also wir haben ja heute viele Kommentare dafür als auch dagegen gehört und das ist ja vollkommen in Ordnung. Also sei denn, wir stehlen eure Zeit, aber ich glaube, ich hoffe nicht. Vaku vielleicht auch noch was zu sagen. Genau, Vaku wollte ich jetzt nochmal dran nehmen. Ja, jetzt sind es ganz viele Dinge. Also die Idee von Kai finde ich eigentlich sehr sympathisch und charmant, aber wir können nicht noch einen weiteren Monat warten und erst auf dem LPT im November uns darüber Gedanken machen, ob wir im ersten Quartal noch einen Landesparteitag machen. Es ist einfach alles zu spät, um Hallen zu suchen und so weiter. Ansonsten eigentlich würde ich mich überwiegend Moni anschließen. Wenn wir jetzt erst eine AV machen und dann nochmal wieder an dem Wahlprogramm im März rumbasteln, das sieht nicht schön aus, das kommt nicht schön rüber. Und ja, bei dem Wahlprogramm sollten wir dann vielleicht irgendwann auch mal sagen, Mut zur Lücke, und wir machen ein Parteiprogramm, damit die ganzen wertvollen Anträge nicht verloren gehen. Aber irgendwo muss man so ein Zeitfenster dann auch mal beenden. Okay, vielen Dank. Bernd, jetzt hast du noch einen Punkt, aber ich würde dann auch diesen Punkt unter Sonstiges dann schließen wollen. Bernd. Roni, vielen Dank. Also, Entscheidungen müssen getroffen werden. Ein Vorschlag zur Güte, dann sollte die Marschrichtung zumindest mal lauten, dass wir sagen, wir machen eine AV im Frühjahr oder sagen wir so früh wie möglich, so früh uns das möglich ist und möglicherweise auch von der Organisation her, machen einen Parteitag direkt nach der Wahl. Und was programmtechnisch dann noch fehlt, muss dann halt, so das so sein sollte, müsste dann für die Bundestagswahl ergänzt werden, so und gut ist. Und dann müssen wir nicht bis in alle Ewigkeit rumdiskutieren, alle Päckchen nochmal neu aufreißen. Wir müssen ja irgendwann auch mal anfangen zu marschieren, das hilft ja nichts. Also das soll jetzt keine Entscheidung sein, sondern aber das soll möglicherweise die Marschrichtung sein oder die Zielrichtung, die man im Auge hat, weil irgendwann muss ja auch eine Potte kommen. Und da gebe ich natürlich Moni und Vaku natürlich vollständig recht. Okay, dann beenden wir diesen Punkt unter Sonstiges. Ich bin gerade nicht im Pad, aber ich glaube, wir haben danach nichts mehr, oder? Nö, dann kannst du auch den Masch noch dran nehmen. Der Masch hat sich auch noch gemeldet. Ich ziehe zurück, Bernd. Natürlich kann das dann ins Bundestagswahlprogramm fließen, auch wenn das eine ganz andere Entwicklungsschiene ist. Gut. Das war's dann mit dem öffentlichen Teil der Vorstandssitzung am 27.10.2016. Und damit würden wir uns, schließe ich den öffentlichen Teil dieser Vorstandssitzung und wir würden in den NÖ-Teil gehen. Vielen Dank. Nee, und sag noch bitte die nächste Sitzung an. Ach, du hast recht. Entschuldigung, das habe ich ja total vergessen. Lass mich kurz nachschauen. Die nächste Sitzung findet nach meinem Kalender am 10.11. statt. Ist, glaube ich, dann unsere finale Sitzung, ne, oder? Ja. Kann das? Ja, ne? Okay, also die nächste Sitzung ist am 10.11. 20.30 Uhr, wenn jemand zu spät kommt. Und ja, dann bis dahin und vielen Dank und tschüss. Ja, und einen Programmhinweis noch nicht vergessen, nächste Woche Sprechstunde und da geht es wieder um heiße politische Diskussionen und politische Themen. Seid dabei. Ich beende jetzt die Aufnahme. Genau, die Aufnahme mal beenden. Paco? Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.